ein deutsches Märchen. Der Talisman. Es war einmal ein Prinz und eine Prinzessin, die erst kürzlich geheiratet hatten und wahnsinnig verliebt waren. Sie waren wirklich glücklich. Der Prinz hieß Robert und die Prinzessin Emilia. Robert und Emilia wollten ihr Glück bewahren und wünschten sich einen Talisman, mit dem sie sich vor jedem Unglück in ihrer Ehe schützen konnten. Eines Tages erzählte ihnen der Berater des Königs von einem Mann, der im Wald lebte, der von allen für seine Weisheit gelobt und für seinen guten Rat in jeder Not und Schwierigkeit bekannt war. Wir sollten sofort aufbrechen und diesen weisen Mann treffen. Am nächsten Tag machten sich Robert und Emilia auf den Weg zum weisen Mann. Als sie den Baum erreichten, in dem der Weise lebte, erzählten sie ihm alles über den Wunsch ihres Herzens. Der weise Mann hörte zu und sagte dann: Reisen Sie durch jedes Land der Welt. Und wo immer Sie ein völlig glückliches verheiratetes Paar treffen, fragen Sie es nach einem kleinen Stück der Wäsche, die es eng am Körper trägt. Wenn ihr es bekommt, tragt es bei euch und bringt es zu mir. Ich werde es mit flüssigem Gold mischen und daraus zwei goldene Ringe machen. Die goldenen Ringe werden eure Talismane sein. Das ist das einzige Mittel. Robert und Emilia dankten dem weisen Mann und ritten dann weiter. Sie ritten durch Dschungel und Flüsse und kamen bald zu einer Stadt, wo sie einen vorbeikommenden Mann nach dem glücklichsten Ehepaar fragten. Ja, unser Ritter und seine Frau sind das glücklichste Ehepaar. Wir sollten jetzt sofort zum Ritter gehen. Sie gingen zur Ritterburg. Der Ritter begrüßte sie. Robert und Emilia fragten den Ritter und seine Frau, ob ihre Ehe wirklich so glücklich sei, wie die Leute es sagten. Ja, natürlich. Wir sind sehr glücklich miteinander. Emilia und Robert waren begeistert. Aber mit einer Ausnahme. Und das wäre? Wir haben keine Kinder. Jeden Tag wünschen wir uns ein Kind. Und das hätte unsere Ehe wirklich vollends glücklich gemacht. Emilia und Roberts Freude verschwand bald, denn dies entsprach nicht dem Wunsch des Weisen, daraus die Talismane zu machen. Deprimiert dankten sie dem Ritter und seiner Frau und setzten ihre Reise auf der Suche nach dem völlig glücklich verheirateten Paar fort. Auf ihrer Weiterreise kamen sie in ein Land, wo sie von einem ehrlichen Bürger hörten, der in vollkommener Einheit und Glück mit seiner Frau lebte. Also gingen sie zu ihm und fragten, ob er wirklich so glücklich verheiratet sei, wie die Leute sagten. Oh ja, das bin ich. Meine Frau und ich leben in perfekter Harmonie. Aber wenn unser Sohn nicht so krank wäre, wären wir glücklicher. Wir haben die besten Ärzte unseres Landes ausprobiert, aber niemand konnte ihn heilen. Erneut sehr niedergeschlagen sahen sich Robert und Emilia an. Es tut uns sehr leid, von eurem Sohn zu hören. Und wir hoffen, dass es ihm bald wieder besser geht. Wir müssen weitersuchen. Sie dankten dem ehrlichen Mann und seiner Frau und setzten ihre Reise fort. Sie reisten weiter und weiter durchs Land und erkundigten sich immer nach glücklich verheirateten Paaren. Aber niemand fand sich. Keine Sorge, meine Liebe. Wir werden sicher bald die Richtigen finden. Ich hoffe es, Liebling. Denn sonst würden die langen Reisen und die ganze Mühe, die wir uns machen, umsonst sein. Robert nickte und lächelte, um seine besorgte Frau zu trösten. Aber tief im Inneren war er auch besorgt. Eines Tages, als sie über Felder und Wiesen ritten, bemerkten sie einen Hirten in der Nähe der Straße, der fröhlich seine Flöte spielte. In diesem Moment ging eine Frau, die ein Kind auf ihrem Arm trug und einen kleinen Jungen an der Hand hielt, auf ihn zu. Als der Hirte sie sah, begrüßte er sie, nahm das kleine Kind, küsste und streichelte es. Der Hund des Hirten lief zu dem Jungen, bellte und sprang vor Freude. Die Frau arrangierte das Essen, das sie mitgebracht hatte. Der Mann setzte sich hin und aß davon. All dies wurde von Robert und Emilia beobachtet. Sie kamen näher, um mit ihnen zu sprechen. Ihr müsst ein wirklich glücklich verheiratetes Paar sein. Ja, das sind wir. Wie glücklich seid ihr? Kein Prinz oder Prinzessin könnte glücklicher sein als wir. Wir sind nicht nur glücklich, wir sind auch zufrieden. Robert und Emilia sahen sich an und lächelten, denn sie dachten, sie hätten nun endlich die Tür zum Talisman gefunden. Es ist mir ein Vergnügen, Sie alle kennenzulernen. Ebenso. Möchtet ihr mit uns sitzen und essen? Es ist nicht viel, aber es ist immer noch genug. Emilia sah Robert an und nickte. Du bist nicht nur glücklich, du bist auch freundlich. Und ja, gegen einen Bissen haben wir nichts. Robert und Emilia setzten sich hin und aßen mit ihnen. Sie plauderten einige Zeit lang und als das Essen beendet war, dachte Robert daran, den Bauern schnell nach dem Stück Leinen zu fragen. Das Essen war köstlich. Emilia und ich können euch nicht genug danken. Aber ich möchte euch um einen weiteren Gefallen bitten. Lasst mich zuerst versichern, dass ihr es nicht bereuen werdet, wenn ihr uns helfen werdet. Sicher. Worum geht's? Gib uns ein kleines Stück des Leinenkleides, das du eng am Körper trägst. Und wir werden dich gut belohnen. Leinenkleid? Ja, siehst du? Wir sind tagelang gereist, um das wirklich glückliche Ehepaar zu finden. Und in euch beiden haben wir es gefunden. Wenn du uns ein Stück Leinen aus deinem Tuch gibst, dann bringen wir es zum weisen Mann im Wald. Aus ihm schmiedet er Talismane, die dafür sorgen sollen, dass Robert und ich glücklich zusammenleben. Für immer. Genau wie ihr. Der Hirte und seine Frau sahen sich seltsam an, was Robert und Emilia neugierig machte. Was ist denn? Wir würden uns freuen, Ihnen nicht nur ein kleines Stück, sondern das ganze Hemd zu geben, wenn wir es hätten. Aber wir besitzen keines. Seht ihr, wir haben nicht viel, aber wir schätzen, was wir haben. Robert und Emilias Herzen wurden schwer, aber trotzdem gaben sie dem Hirten einige Goldmünzen, bevor sie gingen. Du bist ein guter Mann. Pass gut auf dich und deine Familie auf. Der Hirte und seine Frau dankten Robert und Emilia. Als sie auf ihren Pferden saßen, sah Robert Emilia mit Sorge an. Meine Liebe, ich fürchte, dass wir auf der Suche nach dem Talisman die jungen Jahre unseres Lebens verschwenden. Ich stimme dir zu, mein Lieber. Gehen wir zurück zu unserem Königreich. Wir brauchen keinen Talisman mehr. Und so beschlossen Robert und Emilia nach Hause zurückzukehren. Als sie durch den Wald gingen, in dem der Weise lebte, beschlossen sie vorbeizuschauen und ihre Reiseerfahrungen zu erzählen und ihn zu befragen, weil er ihnen solche schlechten Ratschläge gegeben hatte. Ah, seht mal, wer wieder da ist. Robert und Emilia. Ich gehe davon aus, dass ihr das Stück Leinen gefunden habt. Nein, haben wir nicht. Es war eine schreckliche Idee, überhaupt danach zu suchen. Oh, wieso denn? Ja, wie konntest du uns das antun? Wir sind durch mehrere Städte gereist, um viele Menschen zu treffen und haben niemanden gefunden, der für das Stück Leinentuch geeignet war. Ich stimme meinem Mann zu. Das war eine komplette Zeitverschwendung. Nachdem er ihm zugehört hatte, lächelte der weise Mann. War eure Reise wirklich umsonst? Seid ihr nicht wesentlich reicher an Wissen zurückgekehrt? Robert und Emilia waren fassungslos. Sie sahen sich an und fragten sich, was der weise Mann damit meinen könnte. Was meinst du damit? Fragt euch selbst. Habt ihr etwa nichts durch das Reisen lernen können? Nun, ja. Ich habe das Wissen gewonnen, dass Zufriedenheit ein seltenes Geschenk auf dieser Erde ist. Und ich habe gelernt, dass man, um zufrieden zu sein, nichts anderes braucht, als einfach zufrieden zu sein. Sowohl Robert als auch Emilia erkannten, dass der weise Mann versuchte, ihnen all das zu vermitteln. Es war eine Lektion. Robert nahm Emilias Hand. Die beiden sahen sich mit dem Ausdruck tiefer Liebe an. Der weise Mann segnete sie. In euren eigenen Herzen habt ihr den wahren Talisman gefunden. Schützt ihn sorgfältig. Dann wird der böse Geist der Unzufriedenheit nie und niemals Macht über euch haben werden. Robert und Emilia dankten dem weisen Mann und kehrten in ihr Königreich zurück. Mit jedem Tag liebten sie sich noch mehr und bewachten gemeinsam den Talisman, den sie in ihrem Herzen gefunden hatten und der sie für immer glücklich blieben ließ. Aber wartet, das ist nicht das Ende. Der Ritter und seine Frau haben ein kleines Mädchen bekommen. Der Sohn des ehrlichen Mannes erholte sich und wurde nie wieder krank. Und was den Hirten betraf, so war er niemand anderes als der weise Mann in Verkleidung, der Robert und Emilia ihre Lektion erteilte.